Florian Marke hat hier an der Universität Wien Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie studiert, auch einen Kurs zur Nationalismustheorie auf der Politikwissenschaft gehalten. Er arbeitete beim Allgemeinen Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus in Österreich, ist seit 2011 wissenschaftlicher Leiter von MENA Watch, einem dem unabhängigen Nahost Think Tank, das auch versucht, in die Nahost-Berichterstattung österreichischer Medien einzugreifen, aber auch sonst hier eine Einseitigkeit der Debatten kritisiert und zum Thema macht. Zuletzt, noch quasi warm aus der Druckerei, ist von ihm das Buch erschienen, zu dem Sie auch die Einladung zur Buchpräsentation vor sich haben, also das Blaue der vielen Flugblätter, die heute da verteilt werden, Vereinte Nationen gegen Israel, wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert, ein Buch, das er zusammen mit Alex Feuerherd, ebenfalls einem Autor von MENA Watch und dem vielleicht manchen bekannten Blog Lisas Welt, zusammen verfasst hat. Ich glaube, das Buch ist auch in geringer Anzahl heute schriftlich käuflich zu erwerben, wenn jemand Interesse hat. Das Thema des heutigen Vortrags ist islamischer Antisemitismus Teil 1. Nächstes Mal geht es dann um die aktuellen Debatten. Das heißt, versuchen wir auch in der Diskussion, naja, wir werden sehen. Islamischer Antisemitismus Teil 1, Entstehung und Ideengeschichte im Nahen Osten. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Schönen guten Tag Ihnen allen, die Sie gekommen sind. Ich werde mich, wie schon angekündigt, heute mit Entstehung und ein bisschen Ideengeschichte des Antisemitismus im arabischen Raum, in der islamischen Welt beschäftigen. Ich werde einige Anmerkungen dazu machen, in diesem Zusammenhang, wie das so ist mit dem Zusammenhang zwischen dem modernen Antisemitismus und der Durchsetzung der modernen Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft. Ich werde das aber relativ knapp halten, weil das eher der Hauptschwerpunkt von dem Vortrag von Ulrike Marz nächste Woche sein wird. Ich möchte da nicht allzu viel vorgreifen, auf dass Sie sich dann nicht langweilen nächste Woche. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann sprechen wir über, das dürfte ja auch schon im Zuge der vorherigen Sitzungen hier deutlich geworden sein, über eines der zentralen Themen, mit denen sich die kritische Theorie beschäftigt hat. Bereits in den Statuten des Instituts für Sozialforschung ist festgeschrieben gewesen, dass die Erforschung des Antisemitismus einer der Schwerpunkte des Instituts für Sozialforschung sein sollte. Dennoch hat es de facto dann bis Ende der 1930er Jahre gedauert, bis zum ersten Mal eine Publikation des Instituts tatsächlich explizit den Antisemitismus zum Thema gemacht hat. In den Korrespondenzen der Institutsmitglieder wird ab Ende der 30er Jahre, speziell ab dem November 1938, der Antisemitismus einen wichtigeren Platz einnehmen. Das hat natürlich mit den Ereignissen in Österreich und Deutschland zu tun, ganz speziell mit den Novemberpogromen von 1938, die insofern die Institutsmitglieder, damals alle schon im amerikanischen Exil, insofern betroffen haben, als sie einen Großteil ihrer Zeit damit zu verbringen hatten, Hilfsansuchen zu bearbeiten oder so gut wie möglich denen nachzukommen, die sie aus Deutschland erhalten hatten. Am 9. Dezember 1938 hat eben Horkheimer beispielsweise geschrieben in einem Brief an einen Bekannten: "Leider vergehen gegenwärtig die Tage mit der Beantwortung und vor allem der Erledigung unzähliger Bitten von Menschen, deren Existenz gerade zusammenbricht." In einem anderen Brief von Horkheimer ist zu lesen: "Heute habe ich fast wieder den ganzen Tag damit zugebracht, Hilferufe so gut wie möglich zu beantworten und irgendetwas in den einzelnen Fällen zu tun, meist ist es aussichtslos." Überlegungen zur Erforschung des Antisemitismus in Form eines Projekts sind beim exilierten Institut für Sozialforschung zum ersten Mal aufgekommen im Zuge der Notwendigkeit, sich um drittfinanzierte Projekte zu kümmern, also um finanzielle Unterstützung für Projekte von externen Geldgebern. Im Zuge der Auseinandersetzung damit ist aber immer deutlicher geworden, dass das Thema Antisemitismus immer mehr sich zu dem Punkt entwickelt hat, der ins Zentrum des Interesses gerückt ist. Und die Institutsmitglieder haben dann auch beschlossen, diesen Punkt Antisemitismus weiter zu bearbeiten, selbst wenn es keine aus drittfinanzierte Projektmöglichkeit geben würde. Am deutlichsten kam das in einem Brief von Adorno zum Ausdruck, der an Horkheimer geschrieben hat: "Mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich vom Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen ist. Ich frage mich, ob wir nicht, ganz gleich wie es mit diesem Projekt wird, die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollen. Das Ziel, das sich hier angedeutet hat und das in gewisser Hinsicht auch in den folgenden Jahren dann verwirklicht wurde oder umgesetzt wurde, war eine Analyse der modernen Gesellschaft anhand der fürchterlichsten Konsequenzen, die diese Gesellschaft vorgebracht hat. Und das war eben der Antisemitismus, der ins Zentrum der Kritik, der kritischen Theorie geraten ist, weil er die Grundlage für den Rückfall in die Barbarei gewesen ist und der Antisemitismus eben alle durch die Gesellschaft hervorgerufenen destruktiven Züge in sich vereint hat. Dieser Rückfall in die Barbarei, als der Holocaust interpretiert wurde, wurde als ein Potenzial der modernen Welt an und für sich analysiert, das in Auschwitz und in anderen Vernichtungsstätten kulminiert ist, aber selbst durch die Niederlage des Nationalsozialismus nicht verschwunden ist. Eben weil, wie Adorno das auch in seinen Vorträgen in den 60er Jahren immer betont hat, die Grundlage der Entstehung des Antisemitismus weiter fortbestanden hat. Antisemitismus, um jetzt zum eigentlichen Thema von heute überzuleiten, kann man kurz gefasst sagen, vereint nach wie vor die destruktivsten Züge, die diese moderne Gesellschaft aus sich heraus entwickelt. Und wer sich heute mit dem Antisemitismus beschäftigt, der muss mehr oder minder in jene Regionen der Welt blicken, in denen heutzutage zumindest der Antisemitismus ein Zentrum hat. Das heißt, er muss sich mit der aktuell gefährlichsten Form des Antisemitismus und gravierendsten Form des Antisemitismus beschäftigen. Und das ist ohne Zweifel der in der islamischen bzw. arabischen Welt. Es ist fast so, dass sich heute in der islamischen, arabischen Welt bestätigt, was Adorno und Horkheim in der Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, dass unter den Antisemiten heute weit verbreitet die Ansicht vorherrschend ist, dass von der Ausrottung der Juden das Schicksal der Welt abhängt. Wenn wir uns jetzt in weiterer Folge mit islamischem Antisemitismus beschäftigen, dann möchte ich gleich, bevor wir uns inhaltlich damit beschäftigen, kurz mit einem Punkt auseinandersetzen, der in diesen Diskussionen darum immer wieder auftaucht, und das ist die Frage oder der Einwand, der oft formuliert wird, der lautet, aber Araber können doch gar keine Antisemiten sein, weil sie selbst Semiten sind. Ein prominentes Beispiel aus berufenem Munde, im Jahr 2003 wurde im Libanon eine 29-teilige Fernsehserie mit dem Titel Diaspora ausgestrahlt, in der die jüdischen Weltherrschaftspläne sozusagen fernsehgerecht enthüllt wurden. Für die faktische Richtigkeit der darin verbreiteten antisemitischen Verschwörungstheorie garantierte ein syrischer Historiker, der in seinen erläuternden Statements dazu zur Schlacht gegen den Zionismus aufgerufen hat, in der es, Zitat, nicht um das Schicksal der Araber und Muslime, sondern um das Schicksal der ganzen Menschheit gehe. Aber selbstverständlich, so hat er die Serie verteidigt, sei die Serie nicht antisemitisch und könne auch gar nicht antisemitisch sein, weil, Zitat, jede einzelne Person, die an der Produktion mitgewirkt hat, dem Schnitt und der Ausstrahlung der Serie per Episoden beteiligt war, selber Semit war. Bemerkenswert an diesem Argument ist, Araber könnten doch gar keine Antisemiten sein, dass die Behauptung eine interessante Verkürzung enthält, denn stillschweigend wird der Islam auf der einen Seite mit den Arabern gleichgesetzt. Tatsächlich ist es so, heute gibt es auf der Welt ungefähr 350 Millionen Araber, im Gegensatz dazu aber rund 1,8 Milliarden Muslime. Also Araber stellen, wenn überhaupt, dann heute ungefähr ein Fünftel der Muslime weltweit statt. Indem also die Frage des islamischen Antisemitismus auf arabischen Antisemitismus und auf dieses Semitentum reduziert wird, wird also schon ein Großteil dessen ausgeblendet, was heutzutage den islamischen Antisemitismus weltweit ausmacht. Dass dieser Antisemitismus in der islamischen Welt auch weit über die arabische Welt hinaus ein Problem ist, lässt sich an einigen Beispielen ganz einfach verdeutlichen. Berüchtigt wurde unter anderem die Rede des damaligen indonesischen Premierministers Mahathir Mohamad, der gerade jetzt vor eineinhalb Wochen erneut zum indonesischen Premier gewählt wurde. Der hat am 10. Gipfeltreffen der Organisation für die Organisation der Islamischen Konferenz im Jahr 2003 eben eine Rede gehalten, in der er beklagt hat, dass es nicht sein könne, dass damals noch 1,3 Milliarden Muslime von ein paar Millionen Juden besiegt worden seien. Die Europäer hätten 6 Millionen Juden ermordet, aber heute beherrschen die Juden trotzdem die Welt. Mohammed, erfanden und förderten den Sozialismus, den Kommunismus, die Menschenrechte und die Demokratie, damit es so schien, als sei ihre Verfolgung falsch, damit sie sich gleiche Rechte wie die anderen erfreuen könnten. Damit haben sie die Kontrolle über die meisten mächtigen Länder gewonnen und sie, diese winzige Gemeinschaft, sind eine Weltmacht geworden. Und in einer anderen Konferenz zur Unterstützung des islamischen Jerusalem, hat er einige Jahre später erklärt, Zitat, die Juden waren immer ein Problem in europäischen Ländern. Man musste sie in Ghettos einsperren und regelmäßig massakrieren. Aber dennoch überlebten sie, waren erfolgreich und erpressten ganze Regierungen. Selbst nach dem Massaker der Nazis in Deutschland überlebten die Juden und blieben ein Quell von noch größeren Problemen für die Welt. Der Holocaust versagte als Endlösung. Ein indonesischer Premier, der selbst nicht einmal als Islamist großartig bekannt ist, sondern, wenn man so sagen möchte, einen oft als moderaten Mainstream-Islam bezeichneten Islam vertritt. Ein zweites Beispiel sei noch angefügt. Weniger bekannt ist, dass die Attentäter der Anschläge in Mumbai, im indischen Mumbai damals, die Tötung der Juden in einem Gästehaus chassidischer Juden als das wichtigste Ziel ihrer Aktion verstanden haben. Während der Vorbereitung auf diese Anschläge wurde das dafür auserkorene Team besonders instruiert. Ihre Aufgabe, nämlich die Tötung von Juden, sei das zentrale Ziel des ganzen Unterfangens, selbst wenn alle anderen Angriffe, also auf Hotels, auf Bahnhöfe und so weiter, scheitern sollten, ihnen müsse die Tötung der Juden gelingen. Das werde, so der damalige Befehlsgeber, das werde den Juden auf der ganzen Welt ein Signal senden. Wenn du einen Juden tötest, so sagt er, ist das mehr wert als das Töten von 50 Menschen. Mit dem Verweis auf Araber, die keine Semiten könnten sein, keine Antisemiten sein könnten, wird also dieser gesamte über die Araber hinausgehende Antisemitismus ausgeblendet, der eben ein weltweites Problem darstellt. Der Hinweis auf den semitischen Charakter der Araber ist aber darüber hinaus gar nicht so sonderlich pfiffig, wie er immer dargebracht wird, weil die Semiten, wissenschaftlich gesprochen, oder wenn man auf den wissenschaftlichen Begriff Semit zurückgeht, überhaupt keine Ethnie darstellen oder schon gar keine Rasse darstellen, sondern semitisch bezeichnet eine Gruppe von Sprachen. Wie es eben die indoeuropäische Sprachgruppe gibt, der eben beispielsweise Deutsch auch angehört, gibt es auch eine semitische Sprachgruppe, dieser Sprachgruppe, zu der eben wie Hebräisch und Aramäisch auch die arabische Sprache gehört. Daraus aber irgendwelche inhaltlichen Bestimmungen ableiten zu können, ist völlig abstrus. Der Islamgelehrte Bernard Lewis, der vor eineinhalb Wochen verstorben ist, hat darüber einmal treffend geschrieben, daraus, also wenn man das annimmt, dass Araber keine Antisemiten sein könnten, daraus scheint sich logisch zu ergeben, dass eine in Berlin oder in Buenos Aires herausgegebene deutsche oder spanische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf antisemitisch ist, eine arabische Fassung desselben Textes aber, verlegt in Kairo oder Beirut, nicht antisemitisch sein könne, weil das Arabische und das Hebräische verwandte Sprachen sind. Das ist, wie Lewis hinzufügte, kein sonderlich überzeugendes Argument. Wer so argumentiert, muss übrigens auch, und das wissen die meisten nicht, die so argumentieren, der muss übrigens auch behaupten, dass Malteser keine Antisemiten sein können. Denn Maltesisch geht, die Sprache Maltesisch geht tatsächlich auf einen nordafrikanischen umgangssprachlichen arabischen Dialekt zurück, ist also eine semitische Sprache. Wie schon zuvor mit Lewis muss man auch in diesem Fall sagen, sehr plausibel ist das nicht. Außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses, in dem Semit eben sich auf eine Sprachgruppe bezieht, wurde der Begriff Semitismus freilich tatsächlich in einem ethnisch-völkischen Sinne verwendet. Wir befinden uns, wenn wir darauf zurückgehen, sozusagen in der Entstehungszeit des modernen Antisemitismus in Deutschland der 1870er Jahre, in denen der traditionelle Judenhass religiöser Prägung zunehmend einem Hass gewichen ist, der die Juden nicht mehr über die Religion, sondern über deren Abstammung definierte. Der Begriff Semit, schreiben Reinhold Rürup und Thomas Nipperdey in ihrer Analyse der Begriffsgeschichte für Antisemitismus, der Begriff Semit gab dem neuen Begriff des Juden, der durch Abstammung bestimmt war, sprachlichen Ausdruck. Immer häufiger wurde Semit als modisches und halbwissenschaftliches Synonym für Jude verwendet. Dieser neue Wortgebrauch blieb zwar unreflektiert, hat aber eine ganz spezifische Bedeutung. Und diese Bedeutung kann man auch beispielsweise zeitgenössischen deutschsprachigen Lexika entnehmen. Der Brockhaus definierte beispielsweise Semitismus als, Zitat, Bezeichnung für das ausschließlich vom ethnologischen Standpunkt aus betrachtete Judentum. Also keine religiöse Definition, sondern vom ethnologischen Standpunkt aus betrachtet. In einem anderen Lexikon, zeitgenössischen Lexikon, war zu lesen, Zitat, Semitismus, Bezeichnung für die Gesamtheit der Juden als Volksstamm ohne Rücksicht auf die Religion. Im Laufe der 1870er Jahre wurde der Begriff Semitismus dann immer mehr mit explizit judenfeindlichen Bedeutungen aufgeladen, womit der Ausdruck einer Fundamentalkritik an den Prinzipien und Erscheinungsformen der modernen liberalen Gesellschaft geworden ist. Modernität wurde mit Juden und Judentum identifiziert, Semitismus wurde zum Synonym oder zur Ursache für alle möglichen Phänomene der modernen Welt, für den Kapitalismus, für die Zerstörung traditioneller Familienstrukturen, für die sich entwickelnde bürgerlich-liberale Gesellschaft, für Materialismus und so weiter. 1879 schrieb Wilhelm Marr, Zitat, ich bin überzeugt, dass ich habe ausgesprochen, was Millionen Juden im Stillen denken, dem Semitismus gehört die Weltherrschaft. Genau dieser Wilhelm Marr ist es, dem oftmals die Entwicklung oder die Erfindung des Begriffs Antisemitismus zugeschrieben wird. Für unseren Zusammenhang hier ist es wichtig festzuhalten, dass Semitismus als Begriff nie etwas anderes gemeint hat als Juden und dass Antisemitismus historisch nie etwas anderes bedeutet hat als Judenhass. Das stellte nicht zuletzt jemand klar, der es wissen musste, als der arabische Nazi-Kollaborateur Rashid Ali Al-Kailani irritiert über die Verwendung des Begriffs Antisemitismus in Deutschland, im NS-Deutschland, nachfragte, ob er als Semit denn auch vom antisemitischen Maßnahmen betroffen wäre, antwortete ihm Dr. Walter Groß, der Leiter des rassepolitischen Amtes der NSDAP, schriftlich, dass das nicht der Fall sei, weil der Nationalsozialismus vielmehr ja stets mit der arabischen Sache sympathisiert habe. In diesem Sinne, so Walter Groß, sei Antisemitismus eigentlich ein falscher Terminus, da sich die Bewegung des Nationalsozialismus, schrieb er, ausschließlich gegen Juden richtet und nicht gegen andere Völker, die semitische Sprachen sprechen. Und gleichlautend erklärte Adolf Eichmann in seinem Prozess in Jerusalem, der Begriff des Antisemitismus müsse eigentlich streng genommen durch den Begriff Antijudaismus ersetzt werden, weil Semiten ja eben auch Araber mit einbeziehen würden. So viel also als Vorbemerkung, bevor wir uns nun mit dem Antisemitismus im engeren Sinne auseinandersetzen können. Wenn man sich mit der Frage der Juden, der Stellung der Juden, des Verhältnisses von Muslimen zu Juden beschäftigt, dann findet man in der entsprechenden Fachliteratur im Allgemeinen sozusagen etwas, was man die Mainstream-Sichtweise nennen könnte. Und die lautet ungefähr so, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, sei Antisemitismus im Islam, in der islamischen Welt, eigentlich unbekannt gewesen. Während der bis dahin 1200-jährigen Geschichte der Juden hätten die Juden im Großen und Ganzen immer in Sicherheit gelebt, zwar als Untertanen des islamischen Reiches, aber immerhin mit dem Privileg der Ausübung von Religionsfreiheit. Eine israelische Forscherin, Esther Webman, hat das mal so formuliert, Antisemitismus hat in der traditionellen islamischen Welt nicht existiert. Antisemitismus ist in der arabischen Welt vielmehr ein relativ neues Phänomen, das besonders seit dem Ausbrechen des arabisch-israelischen Konflikts zur Mitte des 20. Jahrhunderts an Boden gewonnen hat. Das ist ein ganz zentraler Punkt von vielen, die so argumentieren, dass eben der zeitgenössische Antisemitismus, so er denn in der islamischen und arabischen Welt, so er denn nicht überhaupt geleugnet wird, als eine Reaktion oder als ein Ergebnis, Resultat des arabisch-israelischen Konflikts dargestellt wird. Ich hoffe ein bisschen heute dazu beitragen zu können, dass dieser Sichtweise entgegengetreten werden kann. Michael Kiefer, ein deutscher Wissenschaftler, der über arabischen Antisemitismus, speziell unter Palästinensern, geschrieben hat, sprach von dem überwiegend friedlichen und gedeihlichen Zusammenleben von Muslimen, Juden und Christen, das erst durch den europäischen Kolonialismus in Frage gestellt worden sei, dass, wie er sagt, multireligiöse Zusammenleben sei durch die koloniale Expansion Europas einem grundlegenden Wandel unterzogen worden. Zitat, die eigentliche Zäsur im traditionell muslimisch-jüdischen Zusammenleben vollzog sich in den rasch aufeinanderfolgenden Eskalationsstufen des Palästinakonflikts. In diesen verschiedenen Stufen sei der Antisemitismus jeweils von den in Europa präfigurierten Ideologien geprägt worden, sei diesen gefolgt. Der Rassismus der Europäer, der die Konstrukte des Antisemitismus ergrübelt habe, schreibt der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz, dieser Rassismus ist der islamischen Welt zutiefst wesensfremd. Dieser weit verbreitete, romantisierte Blick auf die Vergangenheit setzt ein, wenn man so will, interreligiöses Utopia, das angeblich lange Zeit in der islamischen Geschichte geherrscht habe, im Gegensatz zum europäischen Mittelalter mit seiner religiösen Intoleranz, mit seiner Verfolgung von Minderheiten und den gelegentlichen massenmörderischen Ausbrüchen, insbesondere des Judenhasses gegen Juden in Europa. Glaubt man dem Politologen Farid Hafez, einem nicht ganz unbekannten Politikwissenschaftler, der, glaube ich, in Salzburg aktuell tätig ist, ist die besondere islamische Toleranz die über die Jahrhunderte zu bemerken gewesen wäre, auf den Propheten Mohammed selbst zurückzuführen. Denn, wie er in einem Kommentar in der Presse schrieb, es solle in diesem Zusammenhang der Diskussion des islamischen Antisemitismus nicht vergessen werden, Zitat, dass der Prophet Mohammed selbst eine Jüdin ehelichte. Ich werde auf diese Geschichte später nochmal zurückkommen. Besonders Al-Andalus, das muslimisch beherrschte Spanien, wird oft das Beispiel einer besonders ausgeprägten islamisch aufgeklärten Herrschaft herangezogen. Dann ist von goldenen Zeiten die Rede, in denen in einer religiös-pluralistischen Gesellschaft die Wissenschaften geblüht hätten, während eben Europa zu dieser Zeit noch im finsteren Mittelalter versunken gewesen sei. Zur Aufrechterhaltung dieses mythischen Blickes auf die Vergangenheit mussten allerdings stets nicht ganz unbedeutende historische Fakten übersehen werden. Um nur ein Beispiel zu nennen, wie soll es mit der vielbejubelten religiösen Toleranz in Al-Andalus vereinbar sein, dass das erste regelrechte Pogrom gegen Juden auf europäischem Boden ausgerechnet im erwähnten muslimischen Spanien stattgefunden hat. In Granada, wo im Jahr 1066 rund 4000 Juden und damit fast die gesamte jüdische Gemeinde der Stadt massakriert wurden. Ein Pogrom, dem mit einem antijüdischen Hetzgedicht eines Muslims der Weg bereitet wurde, eines Hetzgedichts, das explizit religiöse Legitimation beanspruchte. Zitat: Wenn ihr sie tötet, handelt ihr nicht wider euren Glauben, das tut ihr nur, wenn ihr sie lasst gewähren. Sie waren es, die den Vertrag mit uns gebrochen, wir also sollt ihr schuldig sein an dem, was sie verschuldet. Jetzt sind wir unten, sie dagegen oben, als wären wir im Unrecht, sie jedoch im Recht. Allah hält Wache über seinem Volk und Allahs Volk wird schließlich auch obsiegen. Was mit diesem Vertrag die Rede ist, von dem da angesprochen wurde, den die Juden angeblich gebrochen hätten, darauf werden wir noch zurückkommen. An dieser Stelle wagen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Wir fragen uns ein bisschen, wie diese islamische Vergangenheit und die Stellung der Juden tatsächlich ausgesehen hat, um dann zu verstehen in einem Weiterschritt, was sich dann mit der Durchsetzung moderner Verhältnisse in der arabischen und islamischen Welt tatsächlich verändert oder eben nicht verändert hat. Und wie eben auch in dieser Zeit der Judenhass sich entsprechend verändert hat. Kehren wir also an den Anfang zurück. Und der Anfang ist, wenn wir vom Islam reden, Mohammed, die Entstehung des Islam und das Verhältnis des Propheten selbst zu den Juden oder zumindest, gleich als Einschränkung voraus, zumindest so, wie diese Geschichte in der islamischen Tradition selbst erzählt wird. Die Geschichte geht ungefähr so: Im Alter von 40 Jahren beginnt Mohammed in einer Höhle außerhalb von Mekka vom Erzengel Gabriel die Verkündigung des Koran zu empfangen. Eine Offenbarung, die sich über die nächsten 23 Jahre bis zum Tod des Propheten Mohammed 632 hingezogen hat. In Mekka stoßen die neuen Lehren des Propheten Mohammed allerdings auf keine Zustimmung, ganz im Gegenteil, so dass die Situation für Mohammed und seine zum damaligen Zeitpunkt noch wenigen Gefährten sogar gefährlich wird und ihn dazu zwingt, 622 nach dem später Medina genannten Yathrib auszuwandern. Dort sucht er, so die islamische Erzählung, die Nähe zu jüdischen Stämmen, von denen er sich nicht nur die Anerkennung seiner neuen Religion und Unterstützung im Kampf gegen die Herrscher in Mekka erwartet, aber dieser Versuch, auf die jüdischen Stämme zuzugehen und diese für sich zu gewinnen, wird also rasch enttäuscht. Die Juden wollen sich weder dem Islam anschließen, noch den Kampf Mohammeds gegen die Herrscher von Mekka unterstützen. Und das führt im Rahmen der Darstellung zu einer immer zunehmend feindseligeren Haltung des Propheten Mohammed gegenüber den Juden. Nach einem Sieg über mekkanische Truppen 624 kommt es zur Vertreibung zweier jüdischer Stämme aus Mekka, die in einer ganzen Sure im Koran beschrieben wird. Schließlich zur Belagerung der Festung eines dritten Stammes. Die Juden dieses Stammes ergeben sich schließlich. Zur Folge hat das, dass alle männlichen Mitglieder dieses Stammes, in der Regel ist von 400 bis 600, manchmal von 900 Juden die Rede, dass alle die Männer dieses Stammes unter tätiger Mithilfe des Propheten selbst am Marktplatz von Medina massakriert werden, also ihnen werden die Köpfe abgeschlagen. Die Kinder und Frauen werden versklavt, der Besitz wird als Kriegsbeute unter den Muslimen verteilt. Selbst nach damaligen Maßstäben war dieses Massaker ein Verbrechen, aber wie so oft im Leben des Propheten hat zum günstigen Zeitpunkt eine passende koranische Offenbarung sich eingestellt, die also dieses Verbrechen legitimiert hat. Allah, so ist in Sure 33 zu lesen, warf den Ungläubigen, Zitat, in ihre Herzen Furcht und Schrecken, sodass ihr, die Muslime, einen Teil von ihnen getötet, den anderen jedoch gefangen genommen habt. Ihr habt euch ihr Land zum Erbe, ihr Haus ihre Häuser und ihr Gut, Land, das ihr noch nicht betreten hattet, angenommen, Gott ist aller Dinge mächtig. Auf diesem Wege wurde also mittels koranischer Offenbarung der Massenmord an Juden legitimiert und gewissermaßen zur heiligen Mission der Muslime erklärt. Kurz danach kam es zum Kampf der Muslime um die Oase Khaybar, in der viele aus der zuvor aus Medina vertriebenen jüdischen Stämme geflüchtet, in die viele geflüchtet waren, die zuvor aus Medina vertrieben wurden. Die Juden haben sich also ergeben, ein sogenannter Vertrag wurde abgeschlossen, der Prophet, in dem sich die Juden der Herrschaft der Muslime unterwarfen und praktisch sich zur Zahlung eines Schutzgeldes verpflichteten. Der Prophet nahm sich eine Jüdin, der belagerten Juden, zur Frau. Das ist die Geschichte, auf die ich vorher angesprochen habe, die Farid Hafez angeführt hat und die Farid Hafez als Beleg für die besondere muslimische Toleranz gegenüber Juden angeführt hat. Er hat halt nicht dazu gesagt, zu der schönen Geschichte, dass Mohammed zuerst die gesamte Familie dieser Frau, inklusive ihres Vaters, im Zuge des zuvor beschriebenen Massakers ermordet hat. Das ist natürlich ein Detail, das er ausgelassen hat, weil es der Apologetik das für die islamische Toleranz natürlich in gewissem Sinne nicht gut getan hätte. Die geschilderte Entwicklung spielt sich sowohl in den Koran als auch in den Erzählungen über das Leben des Propheten wider. Manchmal wird behauptet, der Koran selber sei überhaupt nicht judenfeindlich. Es werden dann Stellen angeführt, in denen ja, tatsächlich auf freundliche Art und Weise auf Juden Bezug genommen wird, in denen sie als Schriftvolk, wie das genannt wurde, gewürdigt werden und als Vorgänger der Muslime gepriesen werden. Und tatsächlich, wie schon erwähnt, war die Haltung anfangs gegenüber den Juden durchaus nicht unfreundlich. Die junge muslimische Gemeinde hat sogar gewisse Riten aus der jüdischen Überlieferung übernommen, beispielsweise bestimmte Essensvorschriften, genauso aber beispielsweise die Betrichtung Richtung Jerusalem und so weiter anfangs. Die herkömmliche Interpretation lautet eben, dass Mohammed als Kopf einer noch unterdrückten neuen Religionsgemeinschaft in Mekka eben Aufrufe zur Toleranz hätte erlassen und im Gegensatz dazu als Herrscher eines neuen Reiches dann eben zunehmend intolerant und kriegerisch geworden sei. Berüchtigt eben bis hin zur Sure 9, in der eben nicht weniger als die Ermordung aller Ungläubigen gefordert wurde. Tatsächlich gibt es im Koran über 50 Stellen, in denen Juden eindeutig negativ dargestellt werden. Dazu muss man aber auch Stellen zählen, in denen zwar nicht explizit von Juden die Rede ist, die aber in der islamischen Tradition immer auf Juden bezogen wurden. Eine nicht unprominente Stelle ist gleich Sure 1, mit der der Koran beginnt. Da heißt es, im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem barmherzigen und gnädigen, der am Tage des Gerichts regiert. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe, führ uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind und irre gehen. Wie gesagt, von Juden ist hier explizit überhaupt nicht die Rede, aber wenn man sich die Geschichte der islamischen Koran-Auslegung und Interpretation anschaut, dann wird ganz deutlich, dass die Formulierung, die dem Zorn verfallen sind, ganz eindeutig auf Juden bezogen wurde. Das hat unter anderem damit zu tun, dass an einer anderen Stelle im Koran explizit von denen, die sich dem Zorn Allahs zugezogen haben, die Rede ist, wenn von Juden die Rede ist. Das ist eine dieser Stellen, in denen von den Juden als Affen und Schweinen und Götzendienern die Rede ist. Die Stelle an und für sich ist also entweder völlig harmlos in der einen Interpretation oder aber Verurteilung von Juden und Christen auf der anderen Seite. Nicht unwichtig ist aber auf jeden Fall, in der islamischen Tradition wurde sie mit Juden identifiziert und es ist eine Sure, die jeder gläubige Moslem zumindest jeden Tag mindestens 5-mal rezitieren muss, nämlich bei der Verrichtung der täglichen 5 Gebete. In den Sammlungen der Geschichten aus dem Leben des Propheten finden sich nun im Gegensatz oder sagen wir mal noch als Erweiterung dessen, was im Koran zu finden ist, etliche ausdrückliche und blutrünstige judenfeindliche Passagen. Das Bild der Juden in diesen Hadithen, wie sie genannt werden, ist recht eindeutig. Die Juden sind hinterhältig, verlogen, betrügerisch, sind ganz lax, was die sexuellen Sitten und vor allem die Bestrafung von sexuellen Vergehen betrifft. Ein Antisemitismus immer besonders obsessives Thema, der Umgang mit Sexualität. Die Juden haben die Heiligen Schriften verfälscht. Sie hätten mehrere ihrer eigenen Propheten ermordet. Sie hätten Mohammed verwünscht oder gar ihn zu töten versucht und manche behaupten sogar, dass sie Mohammed am Ende seines Lebens vergiftet hätten und letztlich eigentlich für den Tod Mohammeds verantwortlich sind. Berüchtigt ein Hadith, der unter anderem auch in der Charta der Hamas sich wiederfindet, in Artikel 7 der Charta der Hamas, und unlängst auch vom türkischen Präsidenten Erdogan anlässlich der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem wieder ins Spiel gebracht wurde in einer Rede. In dieser Erzählung aus dem Leben des Propheten Mohammed heißt es, die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt und Stein und Baum dann sagen, O Muslim, O Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Zusammengefasst, grundlegende Schriften des Islam, also der Koran und die Erzählungen aus dem Leben des Propheten, sind voll von antijüdischen Invektiven. Der einzige Vorwand, der sich daran nicht findet, wenn man jetzt das Ganze mit der christlichen Tradition des Judenhasses vergleicht, ist der Vorwurf des Gottesmordes. Und das aus dem einfachen Grund, weil im Islam Jesus zwar als Prophet, aber nicht als Sohn Gottes anerkannt wurde. Deswegen wird den Juden zwar vorgeworfen, dass sie den Propheten Jesus ermordet haben, aber eben nicht den Sohn Gottes und eben nicht Gott ermordet haben. Diese Vorstellung, dass Jesus tatsächlich in Personalunion sozusagen Gott sei, wird ja im Islam selbst als schwer ketzerische Vorstellung abgelehnt. Alle diese Vorstellungen, also mit Ausnahme des Gottesmordes, mussten nicht erst aus Europa importiert werden, wie das oft erzählt wird, sondern es ist unbestreitbar, dass es diese Tradition im Islam gibt und dass der moderne islamische Antisemitismus an diese Traditionen ohne Probleme anschließen konnte. So heißt es, um einen kurzen Blick in die Moderne zu werfen, bei Said Qutb, dem einem der maßgeblichen Ideologen der ägyptischen Muslimbruderschaft, in seiner Interpretation aus einem Koranvers, der Krieg, den die Juden gegen den Islam und die Muslime in diesen frühen Tagen zu führen begannen, hat bis zum heutigen Tage gewütet. Form und Erscheinung mögen sich geändert haben, aber die Natur und die Mittel bleiben dieselben. Also der moderne Islamist Qutb sagt ganz eindeutig, dass es um einen Krieg der Juden gegen den Islam geht, der vom ersten Tag an, vom ersten Moment des Erscheinens des Islam an, bis heute von den Juden fortgesetzt wird. Ich habe erzählt, dass das der Erzählweise innerhalb der islamischen Tradition entspricht. Was habe ich damit gemeint? Naja, ich meine damit, dass es für die Popularität heutzutage auch leider Gottes keine Rolle spielt, dass so gut wie nichts der Geschichten, die ich Ihnen erzählt habe bis jetzt, historisch belegbar ist. Also außerhalb der islamischen Erzählung selbst gibt es so gut wie keinerlei zeitgenössische Quellen, die die Geschichten über Mohammed, die Hedschra, also die Auswanderung nach Medina, die Entstehung des islamischen Imperiums, die vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen, also die ersten Nachfolger Mohammeds halt an der Spitze des islamischen Reiches und so weiter, belegen würden. Keinerlei zeitgenössische Quellen. Und die islamischen Quellen, wenn man so will, von denen wir sprechen, die und auf die wir uns beziehen können, die waren alles andere als zeitgenössisch. Der Koran selbst wurde nicht, wie das in der islamischen Erzählung immer präsentiert wird, unter dem dritten Kalifen, also bereits rund 20 Jahre nach dem Tod Mohammeds, zusammengestellt, sondern vermutlich erst in einem sich über 100, 150, 200 Jahre hinwegziehenden Prozess. Die Hadith-Sammlungen, also diese Erzählungen aus dem Leben des Propheten, entstanden alle mindestens 150 Jahre nach dem Tod des Propheten frühestens. Und die frühesten Biografien Mohammeds sind 200 bis 300 Jahre nach dessen Tod erschienen. Also jeder, der ein bisschen sich mit historischen Quellenkunde auseinandersetzt, wird mühelos erkennen, dass das natürlich mitnichten als historische Quellen akzeptabel ist. Das, was es an archäologischen und sonstigen Quellen gibt, ist mit der islamischen Erzählung in so gut wie allen wichtigen Punkten nicht vereinbar. Archäologische Grabungen haben im Hijaz, also in der Gegend, in der der Islam entstanden sein soll, zwar Reste verschiedener anderer Kulturen, hellenistischer Kulturen, römischer, frühbyzantinischer Besiedlungen und so weiter gefunden, aber keine Anzeichen für eine arabische Kultur im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus. Tatsächlich gibt es kaum Hinweise darauf, dass der geografische Raum, in dem der Islam entstanden ist, im 7. Jahrhundert überhaupt dichter besiedelt gewesen sein sollte. Und von der Existenz einer Handelsmetropole Mekka, wie in der islamischen Tradition immer die Rede ist, aus der Mohammed gekommen ist, von der Existenz einer angeblichen Handelsmetropole Mekka kann überhaupt keine Rede sein. Und das betrifft auch das Schicksal der Juden, die unter Mohammed und seinen unmittelbaren Nachfolgern gelebt haben sollen und alles, was ihnen da widerfahren sein soll. Durch nichts konnte belegt werden, dass in Medina oder Khaibar tatsächlich jüdische Stämme gelebt haben. Über das Massaker an dem jüdischen Stamm, von dem ich vorher berichtet habe, gibt es in jüdischen Quellen nicht den geringsten Hinweis. Jüdische Quellen, die sonst sehr sensibel waren und Fälle von und Diskriminierung, Verfolgung und spezielle Massenmordvorfälle penibel dokumentiert haben. nicht den geringsten Hinweis gibt es auf die Ermordung von ja, bis zu 900 Juden, die durch die Unterführung des Propheten stattgefunden haben soll. Das wäre eben vermutlich das einzige Massaker in der langen jüdischen Geschichte, in dem mehrere hundert Juden ermordet wurden, ohne dass es jemals irgendwo verzeichnet worden wäre. Das mag man in gewisser Hinsicht als tröstlich empfinden. Das Massaker hat aller Wahrscheinlichkeit nach einfach nicht stattgefunden. Aber das spielt eben leider für die Rezeption kaum eine Rolle, denn entscheidend ist nicht, was sich historisch belegen lässt oder nicht, sondern entscheidend ist, dass die Geschichten der islamischen Traditionen, von Muslimen, von vielen Muslimen, bis heute als schlechterdings nicht hinterfragbar gelten und das Verhalten des Propheten selbst als höchstes anzustrebendes Vorbild für jeden Menschen und speziell für jeden gläubigen Moslem gilt. Inklusive aller Diffamierung von Juden und dagegen sie geübten Gewalttaten. Beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das Leben von Juden dann tatsächlich, also soweit es historisch dann nachweisbar ist, ausgesehen hat in der islamischen Welt, ist man nicht mehr gezwungen, in diesem trüben Wasser historischer Legenden und Mythen zu fischen, sondern ist auf das, kann sich auf das stützen, was man als im herkömmlichen Sinne als festere Quellen bezeichnen kann. Grundsätzlich gab es in der islamischen Welt eine fixe theologische Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Diese Unterscheidung war durch eine fundamentale Tatsache festgelegt, es kann keine Gleichheit zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen geben. Die gibt es nicht und die kann es nicht geben. Unter den Ungläubigen wurde differenziert, auf der einen Seite zwischen Angehörigen der monotheistischen Religionen, also hauptsächlich Juden und Christen. Judentum und Christentum wurden als frühere, unvollständigere und unvollkommene Formen des Islam, als frühere Offenbarungen akzeptiert und dürften sich deshalb der Toleranz des islamischen Staates erfreuen. Sie dürften unter bestimmten Bedingungen ihre Religion ausüben und genossen ein gewisses Maß an kommunaler religiöser Selbstverwaltung und Autonomie, auch rechtlicher juristischer Autonomie. Die anderen, nämlich alle, die als Polytheisten, Götzendiener oder was auch immer identifiziert wurden, verdienten nicht diese sogenannte Toleranz, sondern für sie hat es laut islamischem Gesetz genau die Wahl gegeben zwischen der Konversion zum Islam, dem Tod durch den Schwert oder dem Verschicken in die Sklaverei. Von Toleranz in dem Sinne kann natürlich nur gesprochen werden, als Juden und Christen eben ihren Glauben ausüben konnten innerhalb bestimmter Beschränkungen. Der Begriff Toleranz ist aber natürlich völlig ungerechtfertigt, wenn unter Toleranz eben die moderne westliche Auffassung von Toleranz verstanden wird, also eine, die vor allem auf die Gleichheit vor dem Gesetz sich bezieht und die Teilnahme am bürgerlichen und politischen Leben der Gemeinschaft unter zumindest theoretisch gleichberechtigten Bedingungen unterstellt. So etwas gab es im Islamischen Reich nicht. Die rechtliche Basis dieser ganzen Situation ist eine Vertragsfiktion, die laut islamischer Tradition, jetzt kommen wir wieder auf so eine Legende zurück, die laut islamischer Tradition auf den Kalifen Omar, den zweiten Kalifen der islamischen Geschichte, zurückgeht, der habe die Schutzbefohlenen damit zu Bürgern zweiter Klasse gemacht, denen eben neben der von ihnen, einer von ihnen zu entbringenden Kopfsteuer noch bestimmte andere Auflagen auferlegt wurden, Bauschriften für Gotteshäuser, das Verbot des Waffentragens, andere diskriminierende Bestimmungen im Erbrecht, im Rechtswesen allgemein, aber auch Kleidervorschriften, wie beispielsweise der obligatorisch zu tragende gelbe Fleck, der im 19. Jahrhundert in Bagdad eingeführt wurde und später in Europa als zur Markierung von Juden übernommen wurde. Prinzipiell hatten diese Maßnahmen immer auch eine besondere symbolische Komponente. Bei der Entrichtung der Kopfsteuer beispielsweise ging es nicht nur um die wirtschaftliche Belastung, die sie selbstverständlich dargestellt hat, sondern sie sollte immer auch in einer besonders erniedrigenden Form eingehoben werden, die also die prinzipielle Inferiorität der Ungläubigen gegenüber den Muslimen glaubhaft und deutlich ins Bild setzen sollte. Die Vorschriften, schrieb Bernard Lewis wieder, die Vorschriften sind bestrebt, die soziale Inferiorität der Dhimmis, wie sie genannt wurden, aufrechtzuerhalten, sie zu versinnbildlichen und dadurch gleichzeitig die Überlegenheit der Muslime hervorzuheben. Die Symbole der Inferiorität waren manchmal wichtiger als die Realität. Praktisch gab es in der islamischen Geschichte über die Jahrhunderte hinweg enorme Unterschiede, was nun die Stellung von Christen und Juden im islamischen Reich betroffen hat. Generell kann man über den Daumen gepeilt sagen, dass die Stellung von religiösen Minderheiten wie Christen und Juden umso besser war, je weniger streng sich die herrschenden Autoritäten an das islamische Gesetz gehalten haben. Über allem stand aber, auch in den Zeiten vermeintlich größerer Toleranz, stets die Drohung mit Gewalt. Es konnten zwar die sogenannten Schutzbefohlenen Juden und Christen auch die sogenannten Rechte einfordern, die ihnen in diesem Schutzvertrag zugestanden wurden, aber dennoch war es kein Vertrag im herkömmlichen Sinn, sondern eher, könnte man sagen, ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Es gab immer, das muss aber im Gegensatz zur christlichen Tradition auch festgehalten werden, es gab immer einen Weg der Diskriminierung zu entgehen und die Diskriminierung zu beenden, und die bestand schlicht im Übertritt zum Islam. Die Unterschiede zum Europa sind recht deutlich. Zwar sollten öffentliche Ämter und hohe politische Ämter speziell nicht an Ungläubige vergeben werden, aber es gab keine Berufsbeschränkungen, wie es beispielsweise für Juden im mittelalterlichen Europa gang und gäbe gewesen ist. Nichtsdestotrotz hat das praktisch in der Realität zur Konzentration von Juden, zum Teil auch Christen, auf bestimmte Berufszweige geführt, aber das war eben nicht durch gesetzliche Beschränkungen vorgeschrieben. Mit Ausnahme von Marokko und Persien gab es auch keine jüdischen Ghettos, in denen Juden zwangsweise leben mussten. Was nichts daran ändert, dass sich trotzdem praktisch oftmals so etwas wie jüdische Wohnbezirke herauskristallisiert haben. Aber es gab keine verpflichtenden Ghettos, keine abgeschlossenen Wohnbezirke. Der zentrale Unterschied, wenn man wiederum den Vergleich zu Europa hernimmt, besteht darin, dass die Haltung der Muslime gegenüber Juden nicht von Hass, Furcht oder Neid geprägt gewesen ist, sondern von Verachtung und von herablassender Duldung. Juden waren nur eine Minderheit unter vielen anderen, die im Islamischen Reich lebten. Es fehlten spezifische Konflikte, wie sie für das Christentum und das frühe Christentum speziell charakteristisch gewesen sind. Mohammed war der siegreiche und religiöse politische Führer des Islam. Kein Vergleich gibt es hier zur Stellung von Jesus beispielsweise und den frühen christlichen Gemeinden, die als eine unterlegene und verfolgte religiöse Gemeinde leben mussten. Das ist sozusagen die Stellung im Großen und Ganzen, aber es gab, wenn auch nicht dominant, auch immer andere Züge über die Jahrhunderte hinweg. Es stimmt, dass es den Vorwurf des Gottesmordes nicht gab, aber es gab sehr wohl eben die Vorwürfe, dass Juden den Propheten vergiftet hätten. Und auch wurden Juden immer wieder als Drahtzieher hinter allen möglichen unliebsamen Phänomenen identifiziert. Sunniten beispielsweise machten Juden für die Entstehung der Schia, also des Schiismus, verantwortlich. Oder um ein späteres Beispiel aus der islamischen Geschichte herzunehmen, die Entstehung der jungen türkischen Bewegung wurde ebenso auf jüdische Machenschaften zurückgeführt. Die Lage von Christen, aber insbesondere auch Juden, war in der islamischen Welt alles in allem, in aller Regel gleichzeitig besser als in Europa zur gleichen Zeit, aber man sollte das nicht sozusagen romantisieren, wie ein Blick in einen Brief des aus Andalusien stammenden Arztes und Philosophen Maimonides aus dem 12. Jahrhundert zeigt, der an jüdische Glaubensgenossen im Jemen geschrieben hat. Zitat: Ihr wisst, meine Brüder, dass Gott uns um unserer Sünden willen mitten unter dieses Volk zerstreut hat, das uns unnachsichtig verfolgt und auf dem Wege sind, uns zu schaden und uns zu entwürdigen. Kein Volk hat jemals Israel mehr Leid zugefügt, keines hat es ihm gleich getan, uns zu erniedrigen und zu demütigen. Keines hat es vermocht, uns so zu unterjochen, wie sie es getan haben. Wie gesagt, 12. Jahrhundert. Es mag sein, dass Maimonides zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich genau über die Lage von Juden im christlichen Europa Bescheid gewusst hat, aber wie der Bericht aus einem Utopia interreligiöser Toleranz klingt diese Schilderung ja nun nicht unbedingt. In dem umfangreichen dokumentarischen Material, das in einer Kairoer Synagoge gefunden wurde, Material, das sich auf das 9. bis 13. Jahrhundert ungefähr bezieht, wurde sogar ein ganz spezifischer jüdischer Begriff für die Haltung der Muslime gegenüber Juden identifiziert, der lautet Simut Hass. Und eben, dennoch gesagt wurde, dass die Lage von Juden alles in allem besser war als in Europa, gab es ja wohl auch blutige Pogrome gegen jüdische Gemeinden. Das Pogrom in Granada habe ich schon erwähnt, aber ein ähnliches Pogrom ereignete sich Ende des 15. Jahrhunderts beispielsweise im marokkanischen Fez. Wenn man in die spätere Geschichte des Islamischen Reiches blickt, dann kann man sagen, dass die Situation von Minderheiten insgesamt immer schwieriger geworden ist. je mehr das ist die islamische Welt, das in dem Sinne das Osmanische Reich, sich vom Stadium der Ausdehnung in das der Stagnation und des Rückzugs bewegt hat. Minderheiten sind immer öfter sozusagen als fünfte Kolonne europäischer Mächte betrachtet worden. Das hat in erster Linie christliche Minderheiten betroffen, als deren Schutzmächte verschiedene europäische Länder aufgetreten sind, aber es hat auch die Stellung von Juden betroffen, die sich in späteren islamischen Geschichte deutlich verschlechtert hat. Das Dhimmi-System, also dieses System der Schutzbefohlenen mit dieser grundlegend diskriminierenden Rechtsordnung und den entsprechenden Auflagen, endete offiziell erst im 19. Jahrhundert, nämlich 1856, als es per Dekret durch das Osmanische Reich abgeschafft wurde und offiziell die rechtliche Gleichstellung aller Bürger im Osmanischen Reich verkündet wurde. Inoffiziell gab es auch danach weiter diskriminierende Maßnahmen, aber zumindest formell rechtlich gesehen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts die rechtliche Gleichstellung der Bürger verfügt. Mochte Gewalt also eher unüblich und lange Zeit in der islamischen Geschichte eher unüblich und gewesen sein und tendenziell auf Randgebiete der islamischen Welt, also beispielsweise Marokko, beschränkt gewesen sein, so änderte sich das zunehmend, auch schon bevor der moderne Antisemitismus europäischer Prägung in den Nahen Osten exportiert wurde, wie das oft genannt wird. Bernard Lewis fasst zusammen, ab Ende des 18. und während des 19. Jahrhunderts wurden Vertreibung, Ausbrüche von Gewalt auf den Straßen und auch Massaker immer häufiger. Zwischen 1770 und 1786 wurden die Juden aus Jidda, im heutigen Saudi-Arabien, verjagt, worauf die meisten in den Jemen flüchteten. Im marokkanischen Tetuan fand 1790 ein Judenmassaker statt, 1828 eines in Bagdad. Im Jahre 1834 begann in Safed, im heutigen Israel, eine Serie von Gewalttätigkeiten und Plünderungen. Im persischen Meshed kam es 1839 zu einem Massenmord an den Juden, gefolgt von Zwangsbekehrungen der Überlebenden. Und 1867 gab es ein Judenmassaker in einer anderen Stadt. Entscheidend für die Entwicklung des Judenhasses in der, ja, sagen wir mal, moderneren Geschichte des Nahen Ostens war die sogenannte Damaskus-Affäre. Im Jahre 1840 verschwand in Damaskus ein Kapuzinermönch zusammen mit seinem Diener spurlos. Die Klosterbrüder des verschollenen Mönches und des Dieners haben daraufhin die Behörden angestachelt auch durch die Aktivitäten des französischen Konsuls, angestachelt dazu, die örtlichen Juden verantwortlich zu machen. Sie haben eben die örtlichen Juden dafür verantwortlich gemacht, den Priester ermordet und dessen Blut für rituelle Handlungen missbraucht zu haben. Eine Vielzahl von Juden wurden daraufhin verhaftet und mussten unter Folter alle möglichen und unmöglichen erfundenen Verbrechen gestehen und im Prinzip gestehen, was immer ihnen zur Last gelegt wurde. Der Gemeindeälteste der jüdischen Gemeinde von Damaskus wurde so gefoltert, dass er während der Folter gestorben ist. Eine Pressekampagne französischen Ursprungs begleitete diese Vorgänge. Diese Kampagne richtete sich gegen Juden in Damaskus, im Besonderen, aber auch gegen die Juden in Syrien und im Nahen Osten im Allgemeinen. Mit dieser Damaskus-Affäre von 1840 ist also die Ritualmordlegende, die es in dieser Form im Nahen Osten nicht gegeben hat, in die Region eingeführt worden. Und mag die zwar bislang unbekannt gewesen sein, ist sie dann aber offensichtlich auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Insofern innerhalb kürzester Zeit in nahezu allen Provinzen des Osmanischen Reichs solche Ritualmordvorwürfe auf der Tagesordnung standen und zu entsprechenden Pogromen und Morden führten. Für den Rest des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert waren diese Beschuldigungen eben nahezu alltäglich, beispielsweise in Aleppo, Antiochia, Damaskus, in Tripolis, Beirut, Jerusalem und so weiter und so weiter. Also in sehr vielen der größeren Städten, inklusive türkischer Städte und in griechischen Balkanprovinzen. Erste modernen diese Ritualmordlegende wurde also, wie gesagt, über den Umweg französischer Missionare und Christen im Nahen Osten eingeführt. Aber die Ritualmordlegende ist ja noch sozusagen wirklich traditionell religiös motivierter Judenhass. Modern antisemitische Schriften wurden erstmals in der Form von arabischen Übersetzungen, vor allem wiederum französischsprachiger Autoren, in den Nahen Osten eingeführt, bis hin zu ersten Teilübersetzungen der berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion in den 1920er Jahren. Unter diesem europäischen Einfluss fand eine markante Veränderung des Judenbildes in der islamischen Welt statt. die vor allem gekennzeichnet war, erstens durch einen völlig neuartigen, obsessiven Tonfall. Früher wurden also die Juden nicht als großes Problem angesehen, jetzt wurden sie plötzlich als zu einer düsteren, immer größer werdenden Gefahr stilisiert, die die ganze islamische Welt bedrohen würde. Die Juden sind unser Unglück, wie der berühmte Ausspruch von Heinrich von Treitschke lautete, wäre also in der islamischen Tradition völlig absurd und undenkbar gewesen. Warum soll eine unterdrückte, unterlegene Minderheit das ein großes Unglück für das große und mächtige islamische Reich gewesen sein? Jetzt aber unter dem Einfluss europäischer Erzählungen und Veröffentlichungen und Übersetzungen wurde diese Formulierung von den Juden als unser Unglück durchaus plausibel. Zweitens fand die Veränderung insofern statt, als die Juden sich zu Gestalten des kosmisch Bösen entwickelt haben. Böse Figuren, die Tag ein, Tag aus mit nichts anderem beschäftigt sind, als Verschwörungen gegen die Araber und den Islam im Allgemeinen, aber auch gegen die gesamte Menschheit auszuhacken. Markant wurde diese Veränderung beispielsweise auch, wenn man sich die Haltung der Araber und vieler Muslime zum frühen Zionismus ablesen lässt und die Veränderung, die da stattgefunden hat. Am Anfang wurden Juden und Christen oftmals als Werkzeuge imperialer Mächte dargestellt und denunziert, also als Handlanger der Briten, der Franzosen, der Russen und so weiter. Jetzt aber unter dem Einfluss dieses europäischen modernen Antisemitismus hieß es umgekehrt plötzlich, dass diese imperialen Mächte ihrerseits hilflose Marionetten am Gängelband der Juden wären. Also das Bild hat sich genau umgedreht, wer hier an wessen Stadt agitiert. Marionetten im Gängelband der Juden, die im Verborgenen eben ihre Weltherrschaftspläne verfolgen würden. Und das dritte Kennzeichen dieses Wechsels, dieser Veränderung, die unter Einfluss des europäischen Antisemitismus stattgefunden hat, ist die Übernahme der rassistischen Vorstellung davon, dass Juden von Natur aus und unveränderlich mit bestimmten üblen Eigenschaften ausgestattet sind, die sich dann eben auch nicht mehr durch Konversion beheben lassen könnten. Mohammed Khalifa al-Tunisi, der 1961 die erste vollständige Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion in Ägypten herausgebracht hat, hat das so umschrieben in einem seiner Texte: Ich warne nicht vor ihrer Gefahr, also der Gefahr der Juden, weil sie mein Volk bekämpft haben und nicht, weil sie aus Palästina Israel herausgeschnitten haben und dadurch zum benachbarten Feind geworden sind, sondern ich warne vor ihrer Gefahr für die Menschheit. Selbst wenn sie aus unseren Ländern vertrieben würden, an irgendeinen Flecken der Welt, denn wo immer sie sind, sind sie eine Gefahr für die Menschheit. Das ist eine Vorstellung, die in dieser Form im traditionellen islamischen Judenbild unvorstellbar gewesen wäre. In den 1920er Jahren und 30er Jahren speziell beginnt also diese Verbindung von europäischen Elementen des modernen Antisemitismus mit den spezifisch antijüdischen Traditionen der islamischen Geschichte. Es entsteht, wenn man so möchte, ein spezifisch islamischer Antisemitismus, der sich oftmals am Konflikt in Palästina festmacht und daran sozusagen aufheizt, der aber nicht durch diesen Konflikt hervorgerufen wurde. Was hat hier also stattgefunden in dieser Zeit zwischen dem späten 19. Jahrhundert und den 1920er, 30er, 40er Jahren? In der Tradition der kritischen Theorie wird immer wieder betont, dass der moderne Antisemitismus zwar nicht gänzlich von seinen religiösen Vorläuferformen zu trennen ist, dass es aber trotzdem einen Unterschied zwischen dem religiösen Antijudaismus des Mittelalters und dem modernen Antisemitismus der Neuzeit gibt. Dieser Unterschied liegt eben, um die Theorie der kritischen Theorie ganz kurz zusammenzufassen, dieser Unterschied liegt darin in der Durchsetzung moderner und abstrakter Formen der Herrschaft und der Durchsetzung moderner kapitalistischer Lebensverhältnisse. Der moderne Antisemitismus, wie hat Herr Horkheim und Adorno in der Dialektik der Aufklärung schreiben, einen spezifischen Grund, die Verkleidung der Herrschaft in Produktion. Das heißt, der Judenhass hat im Europa des ausgehenden 16. Jahrhunderts anders ausgesehen als zwei Jahrhunderte danach. Die Juden haben, wie Horkheim und Adorno das in den Elementen des Antisemitismus formuliert haben, die Juden sind als Kolonisatoren des Fortschritts wahrgenommen worden. Sie haben die kapitalistischen Existenzformen in die Lande getragen und hätten den Hass derer auf sich gezogen, die unter diesen neuen Vergesellschaftungsformen zu leiden gehabt hätten. Von Handwerkern und Bauern, die der Kapitalismus deklassiert habe, wurden die Juden also mit allem, was die Modernisierung ausgemacht hat und mit allen mit ihren hergehenden Übeln gleichgesetzt. mit allem, was eben die althergebrachte gesellschaftliche Ordnung erschüttert hat. Anders gesagt, der moderne Antisemitismus war der kritischen Theorie zufolge eine Reaktion auf die Durchsetzung, eine antimoderne Reaktion auf die Durchsetzung moderner gesellschaftlicher Verhältnisse. Genau derselbe Prozess hat nun in der von mir skizzierten Periode zwischen 1860-70 und der Mitte des 20. Jahrhunderts auch in der arabischen und islamischen Welt stattgefunden. Allerdings historisch eben um einige Jahre versetzt und, das ist auch klar, unter weniger entwickelten ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen und eben an eine andere Tradition anschließend. Der Judenhass der katholischen Tradition, der mag eben beispielsweise Hitler beeinflusst haben. Den Schlüssel zum Verständnis von Hitlers Antisemitismus stellt aber nicht der religiöse Judenhass der katholischen Tradition dar. Analog dazu hatten die Geringschätzung und die Verachtung, mit der Juden in der islamischen Welt begegnet wurde, einen Said Qutb, diesen Ideologen der ägyptischen Muslimbruderschaft, gewiss beeinflusst. Doch auch die arabische Welt wurde eben von einem Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung erfasst. Und in diesem Prozess hat sich, wie in Europa kurze Zeit zuvor, auch der Judenhass verändert. Ob es im arabischen Raum dem europäischen Judenhass entsprechende antisemitische Tradition gegeben hat, ist deshalb in gewissem Sinne relativ unerheblich. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche ideologischen Verlaufsformen die Durchsetzung moderner Verhältnisse, moderner gesellschaftlicher Lebensverhältnisse im Nahen Osten begleitet hat. Und dabei stellt sich eben heraus, dass der moderne Antisemitismus sich im Nahen Osten als ähnlich erfolgreich, wenn nicht sogar als erfolgreicher erwiesen hat, als er das in Mittel- oder Osteuropa einige Jahrzehnte zuvor bereits getan hat. Vor allem zwei Gruppen wurden zu Trägern dieses modernen islamischen Antisemitismus in der islamischen Welt. Zu Beginn nämlich die ägyptischen Muslimbrüder und der Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini. Bitte noch 5 Minuten, vielleicht etwas schneller. Ja, sieht sich wunderbar aus. Die Muslimbruderschaft ist, wenn man so will, die erste islamistische Organisation dieser Welt, 1928 in Ägypten gegründet. Sie ist, wie Matthias Künzel das immer nennt, oder treffend beschreibt, für den Islamismus das, was die Bolschewiken für die kommunistische Bewegung im 20. Jahrhundert gewesen ist, also der ideologische Bezugspunkt und der organisatorische Kern, der alle nachfolgenden islamistischen Gruppierungen und Bewegungen inspiriert hat. Nicht zufällig entstand die Muslimbruderschaft zur gleichen Zeit wie der Nationalsozialismus in Deutschland und der Faschismus in Italien oder auch weiter gesehen in Europa, sondern er war, wie ich schon erwähnt habe, eben auch eine antimoderne Reaktion mit wesentlichen Inhalten, Reaktion auf die Moderne, mit wesentlichen inhaltlichen Übereinstimmungen zu den europäischen antimodernen Reaktionen, Nationalsozialismus und Faschismus. Und das ist alles andere als ein historischer Zufall, dass die Muslimbrüder ja auch rege mit dem Nationalsozialismus kooperierten. Die Muslimbrüder waren zuerst eine relative Kaderorganisation. 1936 beispielsweise hatten sie rund 800 Mitglieder in ganz Ägypten. 2 Jahre später allerdings ist die Mitgliederzahl schon auf 200.000 Mitglieder angeschwollen gewesen. Und dazwischen lag die erste große gegen Juden und Zionisten gerichtete Kampagne. Bis dahin war der Antisemitismus in Ägypten weitgehend unbekannt oder völlig unter ferner Liefen. Die Kairoer Ortsgruppe der NSDAP beispielsweise hat sich in Berlin darüber beschwert und hat gemeint, es hat keinen Sinn, uns das übliche Propagandamaterial nach Kairo zu schicken, dafür sind die Leute nicht empfänglich. Man sollte sich vielmehr auf etwas konzentrieren, bei dem man sozusagen die Araber abholen könne, nämlich auf den Gegensatz zwischen Juden und Arabern in Palästina. Genau das hat eben auch die Moslembruderschaft getan. Sie hat ihre erste große öffentliche Kampagne gegen Juden und Zionisten gerichtet. Die Moslembruderschaft hat also mit dieser Kampagne in den 30er Jahren zum einen den Antisemitismus in Ägypten populär gemacht und andererseits ihn sich selbst zu einer Massenbewegung in Ägypten. Vielleicht noch wichtiger für die Herausbildung des spezifisch modernen islamischen Antisemitismus war aber der Mufti von Jerusalem, über den Sie vielleicht im einen oder anderen Zusammenhang schon gehört haben, der mit Sicherheit wichtigste Verbündete der Nazis im Nahen Osten. Ein rabiater Antisemit, der zum Architekten der Allianz zwischen dem Nationalsozialismus auf der einen Seite und dem arabischen Nationalismus bzw. dem von Husseini geprägten islamistischen Nationalismus, wenn man so möchte, wurde. Seit den 20er Jahren war Husseini verantwortlich für antisemitische Ausschreitungen in Palästina, inklusive des blutigen Pogroms in Hebron 1929, bei dem fast 70 Juden ermordet wurden. Alles alte, traditionelle Juden und nicht moderne Zionisten. Nach dem arabischen Aufstand in Palästina musste der Mufti fliehen, über Umwege des Libanon und den Irak, also letztlich in Deutschland gelandet, wo er in Berlin nicht nur von Himmler und Hitler empfangen wurde, sondern wo er seinen ganz tatkräftigen Beitrag zur Endlösung der Judenfrage geleistet hat. Als geistiger und politischer Führer der palästinensischen Nationalbewegung hat er unablässig gegen jede Form des politischen Kompromisses in Palästina agitiert und mit seinem rabiater Antisemitismus hat ihn quasi zum natürlichen Verbündeten der Nazis gemacht. Sein wichtigstes Mittel dazu war ein Propagandasender, den die Nazis von Deutschland aus betrieben und mit dem der Mufti und seine Mitarbeiter auf Arabisch diese spezielle Melange aus nationalsozialistischem Antisemitismus und islamistischer, islamischer Ideologie in den Nahen Osten aussandten. Ein unglaublich populärer Kanal, der in Ägypten und in der arabischen Welt sehr weit verbreitet gehört wurde. Man muss dazu wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die arabische Welt noch aus sehr vielen Analphabeten bestanden hat und öffentliche Radioausstrahlungen eines der wesentlichen, wenn nicht das wesentliche Mittel zur Informationsbeschaffung gewesen sind. Also man kann die Bedeutung dieser Radiosendungen aus der Nähe von Berlin für die Verankerung und Implementierung dieses speziellen islamischen Antisemitismus durch den Mufti gar nicht überschätzen. Der Mufti selber hat beispielsweise das in einer dieser Radiosendungen so formuliert: Du musst die Juden töten, also ein Aufruf an die Araber, du musst die Juden töten, bevor sie das Feuer auf dich eröffnen. Die Juden planen, deine Frauen zu vergewaltigen, deine Kinder zu töten und dich zu zerstören. Töte die Juden, verbrenne deren Besitz, zerstöre ihre Geschäfte, vernichte diese niederträchtigen Unterstützer des britischen Imperialismus. Deine einzige Hoffnung auf Erlösung besteht in der Vernichtung der Juden, bevor sie dich vernichten. Also das war die Art von Propaganda, die der Führer der palästinensischen Nationalbewegung von Berlin aus während des Zweiten Weltkrieges in die arabische Welt hinaussandte. Propaganda, die unter anderem auch in einer Rede anlässlich der Balfour-Deklaration 1943 zum Ausdruck kam, in der er erklärte: Dieses Volk, die Juden, welches die Welt seit alters her geplagt hat, ist der Feind der Araber und des Islams seit dessen Bestehen. Deutschland kämpft auch gegen den gemeinsamen Feind, der die Araber und Mohammedaner in ihren verschiedenen Ländern unterdrückte. Deutschland hat die Juden genau erkannt und sich entschlossen, für die jüdische Gefahr eine endgültige Lösung zu finden, die ihr Unheil in der Welt beilegen wird. Zu dem Zeitpunkt, Ende 1943, hat der Mufti ganz genau gewusst, worin die endgültige Lösung der Judenfrage durch die Nazis bestanden hat. Er war von niemandem geringeren als Heinrich Himmler persönlich bereits Monate davor darüber informiert. Das hat der Mufti ganz offen in seiner Autobiografie geschrieben. Von Himmler darüber informiert, dass bis 1943 bereits 3 Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden. Die Wichtigkeit der Propaganda des Muftis kann also kaum überschätzt werden. Es ist diese spezifische Verbindung antisemitischer und fundamental anti-westlicher Nazi-Ideologie, die mit dem Islam, die also den Kern der Propaganda und Ideologie des Mufti ausmacht. Er war die Kernfigur bei dem Unterfangen, den modernen Judenhass und der Rückgriff auf Bestandteile der islamischen Tradition religiös zu legitimieren. Als er dann nach Ägypten zurückkehrte, nachdem er doch nicht vor einem Kriegsprozess-Tribunal gestellt wurde, wurde er von der Moslembruderschaft in Kairo begeistert empfangen, die in ihrer Zeitung verkündeten, Zitat: Ein Haar des Mufti ist mehr wert als die Juden der ganzen Welt. Sollten die Juden ihm auch nur ein Haar krümmen, so würde, Zitat, jeder Jude auf dieser Welt ohne Gnade getötet. Und Hassan al-Banna, der Führer der Muslimbrüder, erklärte in einem Statement: Die Herzen der Araber pochten vor Freude, als sie hörten, dass der Mufti erfolgreich ein arabisches Land erreicht hat. Die Nachricht erklang wie ein Donner in den Ohren der amerikanischen, britischen und jüdischen Tyrannen. Hitler und Mussolinis Niederlage haben dich und den Mufti nicht in Furcht versetzt. Dein Haar ist nicht aus Angst ergraut und du bist noch voll des Lebens und des Kampfes. Deutschland und Hitler sind gegangen, aber Amin el-Husseini, der Mufti, wird den Kampf weiterführen. Genau das ist das Problem. Während die Nazi-Ideologie in Europa 1945 und im Rest der Welt Schiffbruch erlitten hat angesichts der militärischen Niederlage des Dritten Reichs, erfreute sich der wesentliche Bestandteil dieser NS-Ideologie, nämlich der eliminatorische Antisemitismus, im Nahen Osten und in der islamischen Welt ungebrochener Beliebtheit. Der Mufti nahm jedenfalls seinen Kampf gegen die Juden sofort wieder auf, erneut als Oberhaupt der palästinensischen Araber, widmete er sich voll und ganz dem Kampf gegen die Juden und war wie kein anderer dafür verantwortlich, dass jeder Versuch einer friedlichen Lösung des Palästina-Konflikts verunmöglicht und hintertrieben wurde. Der arabische Antisemitismus, und damit komme ich langsam zum Ende, ist nicht, und das gilt anhand des Mufti und anderer Figuren festzuhalten, nicht die Folge oder das Ergebnis des Konflikts, dieses arabisch-palästinensischen, israelischen Konflikts, sondern einen seiner wesentlichen Ursachen und Gründe dafür, dass dieser Konflikt überhaupt besteht und nicht gelöst werden konnte. Lassen Sie mich mit zwei, drei Formulierungen enden, die nochmal diese spezifische Verbindung von europäischem Antisemitismus und islamischer Tradition deutlich machen, in einem etwas zeitgenössischeren Dokument als den Reden und Propagandasendungen des Mufti aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, nämlich in der Charta der Hamas, die Ende der 80er Jahre veröffentlicht wurde. Darin steht, in Artikel 22, Sie, die Juden, strebten danach, gewalttätige und mächtige materielle Reichtümer anzuhäufen und sich zu der Verwirklichung ihres Traumes zu bedienen. So erlangten sie durch die Vermögen die Kontrolle über die internationalen Medien, Nachrichtenorganisationen, Presse, Verlage, Rundfunk und über die internationalen und andere. Durch das Vermögen lösten sie Revolutionen in verschiedenen Teilen der Welt aus, um ihre Interessen zu verwirklichen und Gewinne zu erzielen. Sie standen hinter der französischen Revolution, den kommunistischen Revolutionen und den meisten Revolutionen hier und da, von denen wir gehört haben und hören. Mit dem Vermögen bildeten sie Geheimorganisationen in verschiedenen Teilen der Welt und Gesellschaften, Geheimorganisationen, die gegründet wurden, um Gesellschaften zu zerstören und die Interessen des Zionismus zu verwirklichen. Über die Kriege und Weltkriege ist zu sagen, die Juden standen hinter dem Ersten Weltkrieg, sie standen hinter dem Zweiten Weltkrieg, wo sie gewaltige Profite aus ihrem Handel mit Kriegsgütern erzielten, die Errichtung ihres Staates anbahnten und die Bildung der Organisation der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates anregten, um damit die Welt zu beherrschen. Willi hat schon auf das Buch verwiesen, das ich gerade mit herausgebracht habe. Also die Vorstellung, dass die Juden ausgerechnet die Vereinten Nationen gegründet haben, um die Welt zu beherrschen, ist eine dermaßen blödsinnige Vorstellung, dass sie sogar den restlichen antisemitischen Müll in dieser Charta in den Schatten stellen. Es gibt keinen Krieg, sagt die Hamas, der hier oder da im Gange ist, ohne dass die Juden ihre Finger darin im Spiel hätten. Sie ziehen auf die Untergrabung der Gesellschaften, die Zersetzung der Werte, die Zerstörung in Skrupel und den Niedergang der Sitten und die Beseitigung des Islam. Sie stehen hinter dem Handel mit Drogen und alkoholischen Getränken und so weiter und so weiter. Das zionistische Vorhaben ist grenzenlos, weil nach Palästina streben sie nach der Expansion vom Nil bis zum Euphrat. Wenn sie das Gebiet völlig verschlungen haben, trachten sie nach weiterer Expansion und so fort. Ihr Vorhaben steht in den Protokollen der Weisen von Zion und ihr gegenwärtiges Tun ist der beste Beleg für das, was wir sagen. Und um nochmal auf die islamischen Credentials zurückzukehren, in Artikel 13. Die Initiativen und die sogenannten Friedenslösungen sowie die internationalen Konferenzen zur Lösung der Palästina-Frage stehen im Widerspruch zum Bekenntnis der islamischen Widerstandsbewegung. Denn die Aufgabe irgendeines Teils von Palästina bedeutet, einen Teil der Religion aufzugeben. Eine Lösung für die palästinensische Frage gibt es nur durch den Dschihad. So also die Hamas in ihrer spezifischen Verbindung von islamischen, antijüdischen Motiven und modernem Antisemitismus europäischer Prägung. Ich hoffe, ein bisschen Licht in diese Entwicklung gebracht zu haben und freue mich auf die Fragen, die da jetzt noch kommen und auf Ihre Nachfragen und auf Ihre Kritik. Vielen Dank. Vielen Dank. Also das war Entstehung und Ideengeschichte, Teil 1, sozusagen, to be continued nächstes Mal. Sie können natürlich zu aktuellen Sachen Fragen stellen. Florian Makel ist vor allem auch mit der Aktualität des Problems befasst. Beachten Sie aber dabei sozusagen, dass wir nächstes Mal nochmal auf fundierterer Grundlage darüber sprechen können. Soll Sie aber nicht hindern. So, das war jetzt gleichzeitig. Ich weiß nicht. Etwa laut. In Jerusalem. Amin El-Husseini wurde von der britischen Mandat, also lassen Sie mich so formulieren. Die Briten wurden nach Ende des Ersten Weltkriegs Mandatsmacht über Palästina. Das heißt, die wurden vom Völkerbund eingesetzt, um das eigentlich geplant war, Palästina in die nationale Unabhängigkeit zu entlassen, beziehungsweise es wurde in dem Völkerbundmandat festgestellt, um die Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk sicherzustellen. Das war eigentlich der Auftrag, der an die Briten ergangen ist. Sie waren also die Mandatsmacht, de facto die Herrscher über Palästina. Und der damalige Mufti von Jerusalem ist gestorben und es musste ein Nachfolger gefunden werden. Und um in der Hoffnung, den schon damals für seine Radikalität bekannten Mufti einbinden, also Amin El-Husseini, der einer prominenten arabischen islamischen Familie aus Jerusalem entstammt ist, um den einzubinden und in der Hoffnung, ihn daraufhin zu einem moderateren Vertreter machen zu können, wurde einerseits das neue Amt des Großmuftis von Jerusalem geschaffen, der also der oberste Mufti für ganz Palästina sein sollte, ein Amt, das es davor in der Form noch nicht gegeben hat. Und dieser Versuch ist natürlich, wie seine Reputation und seine Taten dann gezeigt haben, grandios gescheitert. Bis zu dem Zeitpunkt, dass auch die Briten das erkennen mussten und den Mufti, also er, der sich der Verhaftung entzogen hat und aus dem Land geflohen ist und von den Briten abgesetzt wurde. Der Mufti war bis zu seiner Flucht das Oberhaupt des sogenannten Hohen Arabischen Komitees. Das war, wenn man so möchte, die politische Vertretung der Araber im Mandatsgebiet Palästina. Und er war nach dem Zweiten Weltkrieg sofort wieder Oberhaupt der arabischen palästinensischen Bevölkerung sozusagen. Also er war derjenige, der maßgeblich nach dem Zweiten Weltkrieg dafür verantwortlich gewesen ist, dass es zu keinerlei Kompromiss kommen konnte zwischen Juden und Arabern in sich neu herausentwickelten Israel oder dem, was Israel und der arabische Staat daneben werden sollte. Er hat ein Maximalprogramm vertreten, das vor allem sich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass er alle kompromissfreudigen Araber vehement, gewalttätig und mörderisch bekämpft hat. Also es gab durchaus auch im britischen Mandatsgebiet einflussreiche, bekannte arabische Fraktionen, die durchaus für die Entwicklung eines Modus vivendi mit den Juden und Zionisten eingetreten wären. Die wurden von Mufti massiv bekämpft, an den Rand gedrängt bis hin zu ermordet, um eben seine eigene kompromisslose Linie durchzusetzen. Es ist deshalb schon so, wie Matthias Künzel immer wieder nicht müde wird zu betonen, dieser Mufti von Jerusalem und dieser Nazi-Kollaborateur Amin el-Husseini hat wahrscheinlich wie kein anderer einzelner Mensch sonst die Geschichte des, was man landläufig Nahostkonflikts bezeichnet, beeinflusst und dem eine Richtung gegeben, von der bis heute sozusagen man nicht wieder weggekommen ist. Sie finden den Text von Matthias Künzel zu dem heutigen Vortrag auf der Lernplattform bzw. in der Dropbox, falls Sie nicht angemeldet sind, der genau das beschreibt, also diese quasi natürliche Annahme, dass ja jeder Bewohner Palästinas arabischerseits quasi natürlich irgendwie gegen jüdische Einwanderung hätte sein sollen und dass das ein Mythos ist, weil es eben auch eine Familie gab, die recht mächtig war und die Nashashibis und sich dafür eingesetzt hat, dass jüdische Einwanderung zumindest nicht per se ein Problem ist. Diese Entwicklung und die gewaltsame Durchsetzung der Politik gegen jüdische Einwanderung, das beschreibt Künzel in dem Buchkapitel, das Sie auf Moodle finden. Da war noch eine Frage. Also vielleicht eine kurze Antwort noch. Diese Geschichte des Mufti und seine unheilvolle Rolle, die er in den 20er und vor allem noch 30er Jahren in Palästina gespielt hat, hätte den Briten schon ein schlagender Beweis sein können, dass die sogenannte Appeasement-Politik zu nichts führt, sondern ganz im Gegenteil, nicht zu Appeasement und zu einer Beruhigung und Lösung von Konflikten führt, sondern ganz im Gegenteil zu immer weiteren Radikalisierung der Widersacher beiträgt. Wenn man so will, Lehre, die sie weder die sie nicht aus den Vorgängen in Palästina mit dem Mufti gezogen haben und die sie auch in der Politik gegenüber dem Nationalsozialismus, die ja dann zum Münchner Abkommen geführt hat, eine verheerende Auswirkung gehabt hat. Also das hätten sie eigentlich schon aus dieser Geschichte lernen können. So, jetzt aber. Also für mich ist es noch nicht ganz klar, wir haben bis jetzt immer, wenn wir über Antisemitismus gesprochen haben, starke psychoanalytische Grundlage davon im Hinterkopf hat. Und auch jetzt quasi im europäischen Antisemitismus nachverfolgt, wie das eine zum anderen führt, auf einer sehr theoretischen Ebene. Ist das jetzt einzeln umlegbar auf die quasi arabische oder sonst auch islamische Welt? Kann man sich das vorstellen, quasi, dass da genau dieselben Mechanismen wirken? Ist das universell quasi? Oder gibt es da noch eine spezifische Einblicke dazu? Ja und nein. Also es ist einerseits dasselbe. Also wenn man fragt, was erfüllt der Antisemitismus für die Antisemiten selber für Funktionen? Dann muss man sagen, er erfüllt im Wesentlichen dieselben Funktionen. Es ist der Versuch, mit der undurchsichtigen, abstrakten Form von Herrschaft zurechtzukommen, der Menschen heute unterworfen sind, genauso natürlich Menschen im Nahen Osten. Es ist der Versuch, sich nicht verstandene gesellschaftliche Prozesse in biologisierter Form sozusagen zu vergegenständigen, also in einer personifizierten Form Juden verantwortlich zu machen für nicht verstandene gesellschaftliche Prozesse. Alle diese Funktionen, die der Antisemitismus für Antisemiten in Europa auch erfüllt, alle diese Funktionen erfüllt er auch im Nahen Osten. Man muss aber auch dazu sagen, es kommt dann noch eine Verstärkung dazu, die darin besteht, dass mit der, sagen wir so, im Europa der bürgerlichen Aufklärung und im Europa des zunehmenden Individualismus und so weiter, der irgendwie die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft auch begleitet hat im 19. Jahrhundert, gab es in Europa auch immer starke Gegenkräfte. Und es gab eben sehr wohl so einen Prozess der Aufklärung, der versucht hat, sozusagen das mündige Subjekt ins Zentrum zu stellen. Also ja, die Aufklärung als Ausweg des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant das formuliert hat, war ja ein ganz wesentlicher Bestandteil der aufklärerischen Tradition in Europa, der sich immer auch auf das Subjekt bezogen hat. Diese Form von Individualität und Individualisierung hat tatsächlich im Nahen Osten und in großen Teilen der islamischen Welt bis heute nicht stattgefunden. Die Umma als großes Kollektiv aller Gläubigen sozusagen ist nicht gewichen einer individualisierten bürgerlichen Gesellschaft, sondern zunächst im großen Teil der arabischen Welt der fiktiven großen arabischen Nation, die zwar nicht mehr von Gott eingesetzt wurde, aber einen ähnlich göttlichen Charakter hatte sozusagen, und spätestens dann ab den 60er, 70er Jahren wieder abgelöst durch die zunehmende Islamisierung wieder zurück zu religiösen Wurzeln geführt hat. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es aufs Subjekt gewendet die ähnlichen Mechanismen sind, die stattfinden, aber unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen und unter anderen gesellschaftlichen Umständen, in denen sozusagen die Gegenkräfte viel schwächer ausgeprägt sind und viel weniger gesellschaftliche Bedeutung erlangen konnten bis heute. Das heißt, dass auch der Macht der Antisemiten sozusagen eine nicht auf ähnliche Art und Weise vergleichbare Gegenmacht zur Verfügung steht. Wenn ich das vielleicht noch zuspitzen darf, also auch in Bezug auf Geschlechterverhältnisse und Sexualität gibt es ja eine viel stärkere Regulierung und Repression und viel starrere Strukturen sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt Antisemitismus als auch die pathische Projektion eigener, bei sich selbst nicht zugelassener Triebe auf andere sehen, dann muss man natürlich auch betonen, dass es hier, je starrer die Geschlechterrollen zum Beispiel, umso mehr Bedürfnisbefriedigung bietet der Antisemitismus, wenn man dann plötzlich aus einer Geschlechteridentität ausbrechen darf, wenn man dann plötzlich Aggression zeigen darf im Falle der Frau noch viel stärker, oder wenn man die eigenen, bei sich selbst nicht zugelassenen sexuellen Wünsche sozusagen auf Juden projizieren darf. Umso befriedigender ist das sozusagen. Insofern, je starrer und unaufgeklärter die Regeln sind sozusagen in der Gesellschaft, umso mehr trifft all das, was wir als psychoanalytische Erklärungsansätze besprochen haben, zu. Ja. Es ist deswegen auch kein Zufall, dass beispielsweise in der Frühzeit des, wenn man will, jüdisch-arabischen Konflikts in Palästina der Punkt, an dem sich die ersten wirklich größeren Reibereien entzündet haben sozusagen, waren jetzt nicht irgendwelche großen politischen oder sonstigen Vorstellungen oder Konzepte, sondern war die Tatsache, dass die jüdischen Frauen leicht bekleidet und auf eine Art und Weise sich herumgegangen sind und auf eine Art und Weise aufgeführt haben, die enorme Hassorgien sozusagen auf Seiten der arabischen Bewohner zur Folge gehabt hat. Also diese zur Schau gestellte Sexualität sozusagen war etwas, die auf die viele arabische, oder ja, nicht viele, kann man nicht sagen, aber auf die arabische Bewohner Palästinas mit unglaublichem Hass reagiert haben. Und da ist natürlich die psychoanalytische Interpretation, dass hier natürlich an den jüdischen Frauen und Mädchen sozusagen das verfolgt wurde, was die eigene unterdrückte und verdrängte Sexualität sozusagen nicht zugelassen wurde, braucht man jetzt kein studierter Psychoanalytiker sein, um das relativ naheliegend und nachvollziehbar zu finden. Ich habe jetzt drei Fragen, wir müssen irgendwie kürzer werden, damit wir schon ein Buch kommen. Ganz danke für den Vortrag zunächst mal. Ich hätte eine Frage zu Ihren Ausführungen, speziell nämlich den Akteuren, wie Sie nennen, die hier verantwortlich sind für die Verbreitung des islamischen Antisemitismus. Und Sie haben ja da oft die Moslembruderschaft genannt, auch die Hamas. Und dann war es auch viel allgemeiner, also die Muslime, die Araber und so anderen. Und ich wollte eigentlich fragen, was nach Ihrer fundierten Ansicht jetzt wirklich, wer ist eigentlich derjenige oder diejenigen, die diese Sicht verbreitet haben im arabischen Raum? Und kann man das so essentialisieren, dass es die Muslime waren oder die Araber? Und inwiefern sind die Araber für den Massaker verantwortlich? Die Araber ist sowieso immer schwer zu sagen, was das sein soll. Deswegen, ich finde solche Klassifizierungen bringen nicht viel, und vielleicht haben Sie auch, oder hoffentlich haben Sie auch den leicht ironischen Unterton rausgehört, wie ich dieses Zitat von Wolfgang Benz gebracht habe, der gemeint hat, diese Form von Rassismus sei dem arabischen Wesen wesensfremd. Also das sind Formulierungen, die ich von vornherein für unsinnig und ja, zum Teil selber rassistisch halte. Weil es waren hier um politische Eliten hauptsächlich, oder in einer Art? Ja, politische Eliten kann man schwer sagen. Also wenn man sich anschaut, wie hat sich historisch durchgesetzt, dann muss man sagen, ja, also die historische Durchsetzung des modernen Antisemitismus in der arabischen Welt speziell, das waren die Muslimbrüder. Das kann man als historischen Akteur ganz klar festlegen. Das war der Ausgangspunkt. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass der Antisemitismus im heutigen, den modernen Antisemitismus im heutigen, in der heutigen arabischen, in der islamischen Welt auf eine Art und Weise verbreitet ist, die sich nicht auf einzelne Akteure mehr festmachen lässt. Die arabischen Massenmedien sind voll von den wüstesten antisemitischen Karikaturen, Possen, was auch immer man sich da vorstellen kann, Anwürfen, Lügengeschichten und was weiß ich was alles. Es gibt kaum irgendeine Theorie, die nicht absurd genug wäre, um nicht von arabischen Zeitungen gegen Juden und oder Zionisten ins Feld geführt zu werden. Bis hin zu mit HIV infizierten Ratten, mit deren die Zionisten die Ägypter zu vernichten versuchen beispielsweise und so. Also nichts gibt es, was es da nicht gibt. Und wie gesagt, also das ist eine Ideologie, die in sämtlichen arabischen Massenmedien heutzutage vertreten wird, die in von sämtlichen nennenswerten arabischen Akteuren vertreten wird, die von sämtlichen universitären Einrichtungen vertreten wird. Also es gibt in der arabischen Welt bis heute keinerlei kritische Forschung in dem Sinne, dass sie sich auseinandersetzt mit dem Unsinn und den Diffamierungen und Lügen und so weiter, die in der arabischen Geschichte sozusagen über Juden im Allgemeinen und dann im weiteren Sinne über Israelis verbreitet würden. Es gibt einfach diese Gegenkräfte nicht. Ich kann noch gar nicht widersprechen, weil ich auch zum ersten Mal quasi von diesem islamischen Antisemitismus gehört habe. Ja, nein, also der ist heute völlig am Mainstream. Es ist überhaupt keine Diskussion. Also ganz im Gegenteil, es gibt Gegenkräfte über weite Strecken, nicht mehr. Also die gab es schon auch anfangs, aber die sind, wie das Beispiel des Mufti zeigt, tatsächlich gewaltsam aus dem Wege geräumt worden, zum großen Teil. Vielleicht ganz kurz noch, es gibt die Gegenkräfte nicht in Entscheidungsträgerpositionen sozusagen. Und diejenigen, die sich dagegen äußern, sind halt Repression ausgesetzt. Ja, Propaganda sind quasi auch. Ja, Moment, aber der Begriff der Propaganda, da müssen wir aufpassen, weil dann neigen wir, da könnten wir schnell so was wie im Nationalsozialismus sagen, das sind halt die Marionetten der Eliten und sind nur ferngesteuert sozusagen. Dann, wenn wir das zusammendenken mit der Frage von vorher, welche Bedürfnisse befriedigt Antisemitismus im jeweiligen Individuum sozusagen, das feit uns diese Frage davor, das als Manipulation durch die Eliten zu sehen. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich müsste Sie hinten anreihen, weil wir haben noch zahlreiche Fragen. Geht das? Ich nehme Sie einfach in die Liste auf. Bitte hin. Ja, meine Frage betrifft den Übergang von dem religiösen Antisemitismus hin zum modernen Antisemitismus, wo Sie, glaube ich, erwähnt haben, dass quasi die rassistische Aufladung des Juden aus Europa importiert wurde. Jetzt wäre meine Frage, dass in Europa ja irgendwie auf einem wissenschaftlichen Diskurs sehr viele rassistische Diskurs stattgefunden hat, findet der auch eine Spiegelung in der arabischen Welt? Oder gibt es sowas wie arabische Rassentheorie? Nicht im Sinne einer nationalsozialistischen Rassentheorie. Wenn ich von Rassismus in diesem Sinne gesprochen habe, dann beziehe ich mich damit vor allem auf die Zuschreibung bestimmter negativer Kriterien an eine wie auch immer definierte Gruppe, wie beispielsweise Juden, die einfach von Natur aus gegeben sind und die nicht veränderbar ist. Das ist eine Vorstellung, die es halt in der herkömmlichen islamischen Tradition so nicht gegeben hat, weil durch Konversion jeder Jude, auch jeder Ungläubige, sozusagen der unterlegenen Stellung entgehen konnte und einfach Teil der muslimischen Gemeinde werden konnte. Es gab auch in der islamischen Geschichte dann gelegentlich den Vorwurf, dass das nur Scheinkonversionen wären und die in Wirklichkeit ja noch immer Juden wären und so weiter, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was in europäischer Geschichte stattgefunden hat. Es gab keinen Rassist, keine ausgeprägten pseudowissenschaftlichen Rassetheorien, also im Sinne der Nazis, das gab es nicht. Gibt es in dem Sinne auch heute nicht. Es gab schon die Vorstellung, das ist jetzt nicht rassistisch, oder kann man diskutieren, ob man das rassistisch nennen will, es gab sehr wohl die Vorstellung darüber, dass natürlich es auf der einen Seite Muslime gibt und es gibt nicht Muslime. Und die Muslime sind, wie es im Koran heißt, die beste Gemeinschaft der Welt und die anderen sind das nicht. Deswegen hatte die islamische Welt auch bis in die 1960er Jahre im Fall von Saudi-Arabien nicht das geringste Problem mit Sklavenhandel, zu einem Zeitpunkt, wo der überall zum Rest der Welt schon abgeschafft gewesen ist. Sklavenhandel wurde bis in die 60er Jahre in Saudi-Arabien als vollkommen selbstständig und selbstverständlich legitim betrachtet. Nur sind ja keine Muslime, die da verkauft werden, also wo ist das Problem? Aber so einen wissenschaftlich fundierten Rassismus aller NS-Ideologie gab es nicht. Okay. Ist Fragen aktuell? Nein? Okay, dann sind Sie in meinem toten Winkel. Darf ich noch kurz fragen bezüglich diesem Seil? Der Mufti flieht nach Deutschland. Nazis helfen ihm in Propaganda. Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist das ausgestrahlt worden und was waren die Inhalte dessen? Also praktisch schaut das so aus, dass der Mufti sich mit den führenden Nazis trifft, mit Himmler, also davor schon in Italien mit Mussolini, aber dann mit Himmler, mit Hitler und so weiter. Die eine Kooperation vereinbart. Er bekommt nicht ganz, was er haben wollte, weil er wollte eigentlich, dass Hitler eine öffentliche Erklärung abgibt für die arabische Unabhängigkeit. Das hat Hitler nicht gemacht, hat ihm zwar zugesagt, wenn wir über den Kaukasus sind und die Russen geschlagen sind, dann erobern wir den Nahen Osten und dann helfen wir dir auch bei der Einlösung der Judenfrage. Es ist wenig bekannt, in Griechenland stand bereits ein Einsatzkommando bereit, dessen Zweck es gewesen wäre, die Juden in Palästina zu ermorden, wenn Nazis den Kaukasus, den Weg in den Nahen Osten hätten freigeben können. Also es gab schon die bereitstehende Einsatzgruppe, um die Juden in Palästina zu ermorden. Die Frage war jetzt konkret nach dem Radiosender? Ja, und das hat dann so ausgestrahlt, also diese öffentliche Unterstützung gab es in der Form nicht, aber es gab die massive Unterstützung. Der Mufti hat ein Institut zur Verfügung, also das Wohnhaus zur Verfügung gestellt bekommen, hat ein Institut zur Verfügung gestellt bekommen, hat ideologisch die Funktion erfüllt, beispielsweise im Dienste der SS, muslimische SS-Einheiten aufzustellen in Bosnien und in Kroatien, und hat eben in der Nähe von Berlin, haben die Nazis eben so einen Radiosender gegründet, der eben täglich auf Arabisch Propaganda in die arabische Welt ausgestrahlt hat, die vom Mufti und seinen Mitarbeitern hergestellt wurde. Es gibt ein faszinierendes Buch über diese Geschichte, die gibt es in keinem deutschen Archiv und in keinem sonstigen Archiv wurde die gefunden. Aber der Historiker Jeffrey Hurf hat die dann in einem amerikanischen Archiv gefunden, weil der amerikanische Geheimdienst aus Nordafrika hat mitgehört und mitgeschnitten und Protokolle darüber angefertigt. Und diesen Bestand hat er in einem amerikanischen Archiv gefunden. Jeffrey Hurf, und das Buch heißt Nazi Propaganda for the Arab World. In dem halt in aller Ausführlichkeit dargelegt wird, was also auch inhaltlich und ideologisch analysiert wird, sozusagen, was da speziell in die arabische Welt ausgestrahlt wurde. Abgesehen davon hat der Mufti ganz praktisch interveniert, um die Rettung von Juden zu verhindern und ähnliche Geschichten. Und wie lange hat es denn seine gegeben? Wie lange von? Bis Kriegsende, bis er über den Umweg über den. Ja, also er ist dann über den Umweg von Österreich und den Sendberg und Bad Gastein nach Frankreich geflüchtet. Dann gab es die Bestrebungen, ihn vor ein Kriegsverbrechergericht zu stellen. Speziell Jugoslawien hat darauf gedrängt, aufgrund der verheerenden Aktivitäten der von ihm aufgestellten islamischen SS-Divisionen. Aber die Franzosen haben ihn dann zur Stillschweigend entkommen lassen und er ist halt dann 46, 47 wieder zurück nach Ägypten gekommen. Hat dort eben wieder die Führung der palästinensischen Araber übernommen, ist dann in Ägypten geblieben, hat aber dann letztlich, ist dann weiter in weiterer Folge in den Libanon gegangen, wo er dann in den 70er Jahren, 74 glaube ich, gestorben ist. Also der hat bis in die 70er Jahre hinein weiter seine Arbeit verrichtet. Und hat ihm eine Autobiografie geschrieben, in der er ganz offen bekennt, dass er, also er war relativ befreundet mit Himmler persönlich, er war in diversen Konzentrationslagern, er hat Konzentrationslager besucht und wurde eben von Himmler höchstpersönlich bei einem Besuch in Schitzungen in Polen darüber informiert, dass Himmler ihm gesagt hat, eben im April 1943, wir haben bis jetzt schon 3 Millionen Juden. Letzte Frage. Herr Magis, dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen, bitte. Ich schätze eine Art der Überzeugung, auch dieses deutsche Wissen. Aber ich möchte wirklich das anmerken zu Ihrem Buchtitel, Vereinbarung gegen Israel. Für mich klingt das so wie alle gegen einen. Ja? So, und die Vereinten Nationen stehen ja für was ganz anderes, als Sie wahrscheinlich hier drinnen festhalten wollen. Und kann das nicht irgendwie dann falsche Informationen nochmal senden im Vorhinein? Ja, also irgendwie ein Grund, warum Sie diesen Titel gewählt haben. Ja, also ich möchte, also erstens ist es nie schlecht, einen Titel zu nehmen, der auch Widerspruch erregt. Aber abgesehen davon hoffe ich, dass Sie in Ihrer Lektüre dann feststellen werden, dass das eben keineswegs überzogen ist. Es ist so, dass die Vereinten Nationen waren nicht immer so. Man darf nicht vergessen, dass sie 1947 ja auch diesen berühmten Teilungsbeschluss für Palästina gefasst haben, immerhin. Aber spätestens seit Ende der 60er, Anfang 1970er Jahre, also als die Mitgliederzahl der Vereinten Nationen im Zuge der Entkolonialisierung der sogenannten Dritten Welt enorm in die Höhe gestiegen ist. Seit dieser Zeit gibt es in den Vereinten Nationen eine automatische anti-israelische Mehrheit, die jede dahergelaufene Resolution absegnet, sofern nur Israel dabei an den Pranger gestellt wird. Also, wir fangen das auf dem Klappentext mit dem Zitat des ehemaligen israelischen Außenministers aber Eban an, der nicht zu Unrecht sagt, also wenn morgen Algerien, oder gesagt hat einmal, wenn morgen Algerien eine Resolution einbringt, dass die Erde eine Scheibe ist und die Juden sind daran schuld, dann würden von 170, 156 Staaten dafür stehen. Das ist die Realität in den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, um das ganz kurz zu fassen, die Vereinten Nationen genießen einen völlig unerklärlich guten Ruf, der in so gut wie keinem einzigen Thema dem gerecht wird, was die Vereinten Nationen seit mittlerweile 70 Jahren auf der Welt tatsächlich anrichten. Und in keinem anderen Punkt verdeutlicht sich das so klar und so eindeutig wie am Umgang der Vereinten Nationen mit Israel und dem Terror gegen Israel. Ich kann Ihnen das jetzt nur so als Häppchen hinwerfen. Wir haben das auf knapp 400 Seiten ausgeführt, warum das so ist. Und ich hoffe, genug Belege dabei gebracht zu haben, die unser Urteil untermauern können. Aber ich fürchte, ich will Ihnen auch die Aufgabe nicht annehmen, sich dessen selbst zu vergeben sein. Dann danke ich dem Kollegen für den Hinweis, dass es das Buch gibt und die Buchpräsentation. Sie überschneidet sich leider mit unserem Vortrag nächstes Mal. Deswegen wird es nächstes Mal kein Wir gehen nachher noch was trinken geben, im Gegensatz zu heute. Weil nächstes Mal Ulrike Marz, die Vortragende, und ich und die das organisiert haben, so schnell wie möglich halt noch zur Buchpräsentation pushen nach der Ringvorlesung. Leider ist das zeitgleich. Genau, aber heute gehen wir noch was trinken mit den Vortragenden. Also wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Vielen Dank.